Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei www.LibriVox.org. Aufgenommen von Jens Platen. Märchen von den Gebrüdern Grimm. Der Sperling und seine vier Kinder. Ein Sperling hatte vier Junge in einem Schwalbennest. Wie sie nun Flügge sind, stoßen böse Buben das Nest ein, sie kommen aber alle glücklich in Windbraus davon. Nun ist dem Alten leid, weil seine Söhne in die Welt kommen, dass er sie nicht vor allerlei Gefahr erst verwarnet und ihnen gute Lehren für gesagt habe. Auf den Herbst kommen in einem Weizenacker viel Sperlinge zusammen, allda trifft der Alte seine vier Jungen an, die führe er voll Freuden mit sich heim. »Ach, meine lieben Söhne, was habe ihr mir denn den Sommer über Sorge gemacht, dieweil ihr ohne meine Lehre in Winde kamet? Höret meine Worte und folget eurem Vater und sehet euch wohl vor. Kleine Vöglein haben große Gefährlichkeit auszustehen.« Darauf fragte er den Älteren, wo er sich den Sommer über aufgehalten und wie er sich ernähret hätte. »Ich habe mich in den Gärten gehalten, Räuplein und Würmlein gesucht, bis die Kirschen reif wurden.« »Ach, mein Sohn«, sagte der Vater, »die Schnabelweid ist nicht bös, aber es ist große Gefahr dabei, darum habe fortan deiner wohl Acht. Und sonderlich, wenn Leut in Gärten umhergehen, die lange grüne Stangen tragen, die inwendig hohl sind und oben ein Löchlein haben.« »Ja, mein Vater, wenn dann ein grünes Blättlein aufs Löchlein mit Wachs geklebt wäre«, spricht der Sohn. »Wo hast du das gesehen?« »In eines Kaufmanns Garten«, sagt der Junge. »Oh, mein Sohn«, spricht der Vater, »Kaufleut, Geschwindeleut, bist du um die Weltkinder gewesen, so hast du Weltgeschmeidigkeit genug gelernt. Siehe und brauch's nur recht wohl und trau dir nicht zu viel.« Darauf befragt er den Andern. »Wo hast du dein Wesen gehabt?« »Zu Hofe«, spricht der Sohn. »Sperling und alberne Vöglein dienen nicht an diesem Ort, da viel Gold, Sammet, Seiden, Wehr, Harnisch, Sperber, Kauzen und Blaufüß sind. Halt dich zum Rossstall, da man den Hafer schwingt, oder wo man drischet, so kann dir's Glück mit gutem Fried auch dein täglich Körnlein bescheren.« »Ja, Vater«, sagte dieser Sohn. »Wenn aber die Stalljungen Hebritzen machen und ihre Maschen und Schlingen ins Stroh binden, da bleibt auch mancher behängen.« »Wo hast du das gesehen?« sagte der Alte. »Zu Hof beim Rossbuben.« »Oh, mein Sohn, Hofbuben, böse Buben. Bist du zu Hof und um die Herren gewesen und hast keine Federn dagelassen, so hast du ziemlich gelernt und wirst dich in der Welt wohl wissen auszureißen. Doch siehe dich um und auf. Die Wölfe fressen auch oft die gescheiten Hündlein.« Der Vater nimmt den Dritten auch sich vor. »Wo hast du dein Heil versuchet?« »Auf den Fahrwegen und Landstraßen habe ich Kübel und Seil eingeworfen, und da bisweilen ein Körnlein oder Gräuplein angetroffen.« »Dies ist ja«, sagte der Vater, »eine feine Nahrung. Aber merk gleichwohl auf die Schanz und siehe fleißig auf. Sonderlich, wenn sich einer bücket und einen Stein aufheben will, da ist dir nicht lang zu bleiben.« »Wahr ist's«, sagte der Sohn, »wenn aber einer zuvor einen Wand- oder Handstein im Busen oder Tasche trüge.« »Wo hast du dies gesehen?« »Bei den Bergleuten, lieber Vater. Wenn sie ausfahren, führen sie gemeinlich Handsteine bei sich.« »Bergleut, Werkleut, anschlägige Leut! Bist du um Bergburschen gewesen, so hast du etwas gesehen und erfahren. Fahr hin und nimm deiner Sachen gleichwohl gut acht. Bergbuben haben manchen Sperling mit Kobold umgebracht. Endlich komme der Vater an jüngsten Sohn. Du, mein liebes Gackennestle, du warst allzeit der alberst und schwächest, bleib du bei mir. Die Welt hat viel grober und böser Vögel, die krumme Schnäbel und lange Krallen haben und nur auf arme Vöglein lauern und sie verschlucken. Halt dich zu deinesgleichen und lies die Spinnlein und Räublein von den Bäumen oder Häuslein, so bleibst du lang zufrieden. Du, mein lieber Vater, wer sich nährt ohn anderer Leut Schaden, der kommt lang hin und kein Sperber, Habicht, A oder Wei, wird ihm nicht schaden, wenn er zumal sich und seine ehrliche Nahrung dem lieben Gott allabend und morgen treulich befiehlt, welcher aller Wald und Dörflein Schöpfer und Erhalter ist, der auch der jungen Räblein Geschrei und Gebet höret, denn ohne seinen Willen fällt auch kein Sperling oder Schneeküngelein auf die Erde. Wo hast du dies gelernt? Antwortet der Sohn, wie mich der große Windbraus von dir wegriss, kam ich in eine Kirche. Da las ich den Sommer die Fliegen und Spinnen von den Fenstern ab und hörte diese Sprüch predigen. Da hat mich der Vater aller Sperlinge den Sommer über ernährt und behütet vor allem Unglück und grimmigen Vögeln. Traun, mein lieber Sohn, fleuchst du dir in die Kirchen und hilfest Spinnen und die sumsenden Fliegen aufräumen und zirpst zu Gott wie die jungen Räblein und befiehlst dich dem ewigen Schöpfer, so wirst du wohl bleiben und wenn die ganze Welt voll wilder, tückischer Vögel wäre. Denn wer dem Herrn befiehlt seine Sach, schweigt, leidet, wartet, betet, brauche Glimpf, tut Gemach, bewahrt Glaub und gut Gewissen rein, dem will Gott Schutz und Helfer sein. Ende von Der Sperling und seine vier Kinder. Aufgenommen von Jens Platen, Freiburg, 8. August 2007.